Kapitel 3 Musiker und Lakai 1703 bis 1708. In Weimar arbeitet Effler als Organist, ein alter Freund der Familie Bach. Er ist schon alt und kann nicht immer spielen. Ein Organist muss nicht nur bei Messen in der Kirche dabei sein. Am Hofe hat er auch bei Festen und Feiern zu spielen. Der alte Mann braucht eine Hilfe. Einen, der manchmal für ihn spielt. Da ist Sebastian der Richtige. Doch nicht als Organisten bezahlt man Sebastian in Weimar, sondern als Geiger, im kleinen Kammerorchester eines der beiden Herzöge. Sebastian ist hier ein Lakai, ein Diener. Er verdient so wenig wie ein Kellner oder Türsteher bei Hofe. Und wie diese muss er tun, was ihm gesagt wird. Sebastian gefällt das nicht. Aber auch in Weimar gibt es etwas zu lernen. Bis jetzt hat Sebastian französische Ouvertüren und norddeutsche Orgelimprovisationen gespielt und kennt die klassische Musik. Doch jetzt ist Musik aus Italien in Mode. Eine neue, reiche Konzertmusik ist mit den Noten Vivaldis, Corellis und Tartinis nach Deutschland gekommen. Auch in den Monaten als Diener in Weimar kann Sebastian etwas lernen. Dann ruft man ihn in eine Stadt in der Nähe. Arnstadt ist klein, hat aber eine neue Orgel. Die muss ein Experte prüfen. Der alte Organist aus Weimar kann nicht mehr kommen. Also geht Sebastian. Er ist noch sehr jung für einen Orgelprüfer. Aber man hat in Arnstadt schon von dem jungen Musiker in Weimar gehört. Sebastian prüft die Orgel in jeder Einzelheit. Er zieht alle Register seines Könnens. Die Jahre in Ohrdruf, der Unterricht bei Georg Böhm und bei Johann Adam Reinken, jetzt spielt Sebastian mit aller Kraft, mit all seiner Kenntnis des Instruments. Die Leute in Arnstadt können es nicht glauben. So etwas haben sie noch nie gehört. Die Orgel ist in Ordnung, erklärt Sebastian nach langem Spiel. Das haben wir gehört, Meister, antwortet der Bürgermeister. Wollen Sie nicht als Organist bei uns bleiben? Sebastian will. Hier kann er endlich selbst seine Musik spielen. Hier ist er kein Diener mehr. Er ist Organist in Arnstadt, einer reichen Stadt. Er verdient hier 84 Gulden. In Weimar bekam er 27. Aber was ist das? Sebastian bringt seine Musik und der Chor protestiert. Das ist doch keine Musik, das ist Chaos. Das ist neu, erklärt Sebastian. Das ist polyphon. Es ist schön und raffiniert. Ach, schön ist das? Wir können das nicht singen. Und wir wollen es auch nicht. Und nun? Meistens singen sie weiter traditionelle Musik. Keine Chance für Sebastians Kunst. Doch hat er eine Idee. Er geht zum Gymnasium und sucht sich da junge Männer, die er selbst unterrichtet. Am Anfang geht es gut, doch ist Sebastian Perfektionist. Wenn die jungen Gymnasiasten, sie sind nicht viel jünger als er selbst, schlecht singen, wird Sebastian böse. Er schreit. Er nimmt seine Perücke und wirft sie dem schlechten Sänger an den Kopf. Einen der jungen Musiker nennt er Zippelfagottist. Vielleicht ist das zu viel? Er ist ein einfacher Organist. Die Gymnasiasten sind die Söhne der reichen Familien der Stadt. Eines Abends geht Sebastian von der Kirche nach Hause. Da stehen 6 junge Männer vor der Tür. Jeder hat einen Stock in der Hand. Herr Organist. Aber Sebastian hat seine Uniform als Stadtorganist an. Er hat auch einen Säbel. Mit dem macht er den Gymnasiasten Angst. Sie laufen weg. Sebastian geht zur Polizei. Was passiert? Nichts. Die jungen Männer bekommen einen Brief. Bitte tun Sie so etwas nicht wieder. Die Söhne der reichsten Familien. Auch Sebastian bekommt einen Brief. Bitte machen Sie mit Ihrem Unterricht in moderater Form weiter. Sebastian will Perfektion. Der Rat der Stadt möchte Moderation, Mittelmaß. Sebastian arbeitet immer weiter. Was der Rat sagt, interessiert ihn nicht. Er spielt, er komponiert, er schreibt Vivaldi-Konzerte für die Orgel um. Er arbeitet viel. Nach einem Jahr aber sucht er neue Ideen. Will er wieder Neues lernen? In Lübeck spielt Dietrich Buxtehude, einer der wichtigsten deutschen Komponisten und Organisten der Zeit. Sebastian will ihn kennenlernen, sein Spiel hören, bei ihm lernen. Ich brauche Ferien. Ich bringe neue Musik mit, sagt er dem Stadtrat. Gut, antwortet der. Wir geben Ihnen 4 Wochen. Keinen Tag länger. Nein, nein. Lübeck liegt fast 400 Kilometer von Arnstadt entfernt. Wie immer geht Sebastian zu Fuß. Das dauert 1 oder 2 Wochen. Sebastian kommt nach 3 Monaten wieder zurück. Der Bürgermeister von Arnstadt sieht ihn irritiert an. Guten Tag, Meister Bach. Darf ich fragen, wo Sie in den letzten 2 Monaten gewesen sind? Ich war bei Buxtehude, lieber Bürgermeister. Ich habe viel gelernt. Am Sonntag in der Messe können Sie es hören. Ja, Meister Bach, das ist auch so ein Problem. Ihre Musik, die ist zu kompliziert für unsere Sänger und für das Publikum. So wunderliche Variationen. Meister Bach, die Leute wollen eine Messe. Sie wollen im Gotteshaus fromme Gedanken haben, Gott fühlen und nicht wirren musikalischen Ideen nachgehen. Und zu lange spielen sie auch, Bach. Das kann nicht so bleiben. Gut, dann spiele ich kürzer, antwortet Sebastian. Mir ist noch etwas zu Ohren gekommen. Sie haben da in der Kirche manchmal Besuch. Damenbesuch. Eine junge Frau kommt zu Ihnen. Aber nein, das kann nicht sein. Ich sitze immer allein da oben an der Orgel. Das kann natürlich sehr gut sein, denn in dieser Zeit lernt Sebastian Maria Barbara kennen. Sie liebt Musik und bald schon liebt sie auch ihn. Und sicher kommt sie manchmal in die Kirche, wo Sebastian spielt. Warum soll sie dann nicht an der Orgel stehen und... Aber das kann man so einem Bürgermeister nicht erklären. Sebastian reagiert auf die Kritik. In der Messe spielt er jetzt nur noch sehr kurz. Keine seltsamen Akkorde mehr, keine Polyphonie, keine Improvisationen, nur noch das Minimum. Er sucht eine neue Arbeit. Im Dezember 1706 beginnt Sebastian als Organist der Divi Blasii-Kirche in Mühlhausen. Jetzt verdient er wieder ein bisschen mehr und kann seine geliebte Maria Barbara heiraten. Maria Barbara Bach, die Tochter eines Organisten, ist eine Cousine zweiten Grades. Von Musik versteht auch sie etwas. Vielleicht ist sie es, die Sebastian die Kantate als Form nahebringt. Ihr Vater war Musiker gewesen und hatte Kantaten geschrieben, Musikstücke mit Gesang. In Mühlhausen schreibt Sebastian die Kantate »Gott ist mein König« und andere. Doch vielleicht hat auch ein kleines praktisches Problem dazu geführt. Sebastian ist Organist einer Orgel, die nicht richtig funktioniert. Man muss sie reparieren lassen. Und Sebastian zeichnet Pläne. Aber die Stadt will nicht so viel Geld ausgeben. Als die Orgel endlich repariert wird, ist Sebastian schon wieder weg.